Im Juni 1987, genau vor 29 Jahren, gab es in Südkorea einen Aufstand. Aus diesem Anlass veröffentlichte der südkoreanische Verein für Demokratie, Volksleben, friedliche Wiedervereinigung und Souveränität am 10. Juni einen Appell unter dem Motto »Schützen wir in Fortsetzung des Geistes vom Juni die Demokratie«. Man hob darin hervor, dass viele Menschen Blut und Schweiß für Demokratie geopfert hatten und jedoch noch im Lande die Reformdiktatur herrscht und sich die Demokratisierung in Gefahr befindet. Man solle den Geist vom Juni-Aufstand nochmals beherzigen und sich zum gesamtnationalen Kampf für Schutz der Demokratie erheben.